欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果。德文老师远离我。 让我们来看看今天的对话吧。 Sophie, hast du dir schon überlegt, wohin wir im Sommer fahren? Ich dachte an die Ostsee. Wir könnten ein Zimmer mit Meerblick buchen. Das klingt gut, aber wir müssen die Preise vergleichen. Manche Hotels sind sehr teuer. Stimmt. Wenn wir frühzeitig reservieren, bekommen wir vielleicht einen Rabatt. Ich habe eine Website gefunden, die verschiedene Unterkünfte anbietet. Schau mal hier. Oh, dieses Hotel hat tolle Bewertungen. Die Gäste loben besonders das Frühstücksbuffet. Aber es liegt etwas außerhalb vom Zentrum. Wir müssten Fahrräder mieten, um flexibel zu sein. Das macht nichts, Bewegung tut uns gut. Lass uns die Verfügbarkeit für Juli prüfen. Okay, ich schicke dem Hotel eine Anfrage bezüglich der Parkmöglichkeiten. Super, dann entscheiden wir uns bis morgen. 这段对话非常实用。一开始 ，Maximilian 问 Sophie 有没有想好去哪，用了 überlegt， 这是动词 überlegen， 意思是考虑。接着 ，Sophie 说 ，Wir könnten ein Zimmer mit Meerblick buchen。 这里的 könnten 是 Konjunktiv 2 用来表示可能性或客气的建议。他还想要 Meerblick 也就是海景。 但 Maximilian 很务实，他说要 Vergleichen 比较价格。接着 Sophie 提议 Wenn wir frühzeitig reservieren, bekommen wir vielleicht einen Rabatt。 这里用了 when 引导的条件句，意思是如果就注意 when 句子的动词要放在最后面。他提到 frühzeitig 提早，还有 reservieren 预定，这样可能会有 rabatt 折扣。 没错 ，Maximilian 找了一个网站，提供各种 Unterkünfte， 这是。 Die Unterkunft, 住宿的复数 Sophie, 看到一间饭店有很好的 Bewertungen, 评价 大家特别称赞他的 Frühstücksbuffet, 自助早餐不过饭店离中心有点远所以 Maximilian, 说 Wir müssten Fahrräder mieten. 这里又用了 Konjunktiv 2 的 müssten, 表示在这种情况下必须租脚踏车。 Mieten 是租的意思。 最后他们决定检查 Verfügbarkeit 房间供应情况并发送一个 Anfrage 询问，这对计划旅游的人来说真的很重要。 没错，希望大家也能用这些德文规划自己的完美旅行。下次见。